Für das Orchester, den Musikverein Steinberg-Deckenhardt, ist der Auftritt ein Heimspiel. Für die CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der Christdemokraten Annegret Kramp-Karrenbauer auch. Der Wahlkreis St. Wendel ist das Stammland der Saar-CDU. Hier werden christdemokratische Wahlkämpfer freundlich begrüßt. Das hat sie selbst bis zu Angela Merkel herumgesprochen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, so aus Berlin heraus gesehen, da sehen Sie gar nicht so groß aus. Aber wenn man dann einmal hier im Lande ist, dann ist das ja ein ganz vielfältiges Land. Mit ganz unterschiedlichen Traditionen, Prägungen. Ich habe mir auch sagen lassen, nicht überall sind alle so überzeugt von der CDU wie in St. Wendel. Das kleine Land neigt schon mal zu Experimenten, wie vor gut 2 Jahren, als es Jamaika aus der Taufe hob, die Regierungskoalition aus Christdemokraten, Liberalen und Grünen. Inzwischen ist das jamaikanische Experiment gescheitert, inhaltlich an der Dominanz der Grünen und personell am Unvermögen der FDP. Am 6. Januar hat sich die amtierende CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer aus der Umklammerung von Grünen und FDP befreit. Die FDP in diesem Land hat jeden überfordert, der der Meinung ist, dass Politik etwas Ernstes ist, der der Meinung ist, dass Politik etwas mit Charakter zu tun hat, der der Meinung ist, dass es nicht genügt, Schickimicki, Küsschen links und rechts und Ausmaus, Mickey Maus zu sagen. Das ist eine Überforderung für das Land, das ist eine Zumutung für das Land, liebe Freundinnen und Freunde. Die Frage, ob die Aufkündigung der Koalition Harakiri war oder sich als wuchtiger Befreiungsschlag mit versöhnlichem Ende entpuppt, darüber entscheiden die Wählerinnen und Wähler am kommenden Sonntag. Zumindest die CDU-Anhänger im Saarland zeigen sich von so viel Mut beeindruckt. Es war die richtige Entscheidung, weil einfach mit der FDP, insbesondere aber auch mit den Grünen, keine stabile Regierung möglich war. Sie kann sich ja nicht gängeln lassen, das geht nicht. Sie muss sich doch behaupten und muss ihre Sachen, wo sie erzählt hat und versprochen hat, muss sie einhalten. Das konnte sie mit den beiden nicht mehr machen, also mussten sie weg. Sie sehen doch, auch in Berlin ist mit der FDP nicht ausgekommen. Also es war schon ganz wichtig, dass sie das beendet hat. Und es war sehr mutig von ihr. Sie wusste ja, dass sie dann Neuwahlen machen muss. Annegret Kramp-Karrenbauer hätte sich Neuwahlen trotzdem gerne erspart. Sie verhandelte deshalb zunächst mit der SPD über eine große Koalition. Der Verhandlungspartner der Ministerpräsidentin, der saarländische SPD-Vorsitzende Heiko Maas, war auch nicht abgeneigt, einer großen Koalition auf dem Verhandlungswege zuzustimmen. Nur die Mehrheit seiner Sozialdemokraten wollte nicht, wie er wollte. Mein Herz schlägt eher für Neuwahlen. Das wäre die sauberste Lösung. Dann soll der Souverän entscheiden, das Volk. Es muss doch die schmutzige Wäsche gewaschen werden. Der Bürger, der ist mündig, der soll dann entscheiden. Auch nach den gescheiterten Verhandlungen bleibt die Große Koalition das erklärte Ziel der beiden Spitzenkandidaten. Diese verspreche die größtmögliche Stabilität, sagen CDU und SPD. Die Christdemokraten haben auch keine andere Wahl, denn der jüngsten Umfrage von Infratest TIMAP zufolge landet die CDU gleichauf mit der SPD bei 33%. Da die beiden ehemaligen Koalitionspartner der Christdemokraten, Grüne und FDP, um den Einzug in den Landtag bangen müssen, bleibt nur die Linke als möglicher Partner übrig. Sie kann dank ihres prominenten Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen. Infratest sieht sie bei 15%. Das bedeutet, die Chance auf ein Bündnis außerhalb der Großen Koalition besteht daher nur für die SPD und nur mit der Linken. Das aber hat der SPD-Landesvorsitzende Heiko Maas bereits vor Wochen wegen der nicht eindeutigen Haltung Oskar Lafontaines zur Schuldenbremse abgelehnt. Stabile Verhältnisse müssen sich tatsächlich orientieren an einem großen Maß an inhaltlicher Übereinstimmung. Und da ist das, was Sie eben gesagt haben, nämlich dass die Linkspartei nicht bereit ist, einen Sanierungspfad mitzugehen, bei dem auch nur eine Stelle im öffentlichen Dienst gestrichen wird, der letzte Beweis dafür, dass die SPD und die Linkspartei in dieser existenziellen Frage nicht zusammenkommen können und auch nicht zusammenkommen werden. Das Wahlvolk möge bitte begreifen, dass eine Stimme für die Linke eine verlorene Stimme sei, so Maas gegenüber den Getreuen. Wer Oskar wählt, kriegt Annegret. Seit Wochen versucht der SPD-Landesvorsitzende, die eigene Partei und auch die Wählerinnen und Wähler von dieser Lesart zu überzeugen. Nur eine große Koalition sei in der Lage, die Probleme des Landes anzugehen. Nur mit einer breiten Mehrheit im Rücken könnte die Regierung den Landesbediensteten notwendige Einschnitte verordnen, denn diese erscheinen SPD und CDU unerlässlich, um das Saarland unter den Bedingungen der Schuldenbremse zu führen. Aber die Genossen sind hin und her gerissen. Überwiegend ist die Basis auf Linie, dennoch eine gehörige Portion Skepsis am vorgegebenen Kurs Richtung Großer Koalition schwingt mit. Wenn die SPD vorne liegt, ja. Ich denke, es sind die stabilen Verhältnisse, die wichtig sind. Und wenn eine große Koalition stabile Verhältnisse bringt, ist es auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Es gibt Koalitionen, aber mit der CDU nicht. Also ich finde es kritisch, von vornherein zu sagen, wie es nach der Wahl sein wird. Also ich finde auch, dass man erst abwarten sollte, wie es am Ende aussieht und dann drüber nachdenken. Ich denke, dass wir keine andere Wahl haben als große Koalition. Unser Ziel ist es natürlich, die absolute Mehrheit zu kriegen. Nach dem Bruch von Jamaika befürwortet die Bevölkerung ebenso wie die beiden Spitzenkandidaten der Volksparteien die Große Koalition. Allerdings bröckelt die Zustimmung, je näher der Wahltermin rückt, sagen die Wahlforscher. Die Gretchenfrage lautet ohnehin, was geschieht, wenn am Wahltag nicht wie erhofft SPD-Mann Heiko Maas als erster über die Ziellinie läuft, sondern CDU-Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann werden sich die Zweifler der Großen Koalition in den Reihen der SPD zu Wort melden, kalkuliert Oskar Lafontaine. Ich glaube, es wird schwierig für die SPD und Herrn Maas, wenn die SPD auf Platz 2 landet. Und dann muss die SPD und muss Herr Maas erklären, warum die SPD auf das Amt des Ministerpräsidenten nach vielen, vielen Jahren verzichtet, obwohl sie es haben könnte. Und warum sie mit einer Partei zusammenarbeitet, die das Gegenteil will von sozialer Gerechtigkeit und nicht mit einer Partei, die eben erklärtermaßen diejenige war, die den Mindestlohn überhaupt erst mehrheitsfähig gemacht hat und bei Leiharbeit und bei Rentenkürzung und so weiter eine klare Position hat. Vor 2,5 Jahren war Heiko Maas noch gewillt, gemeinsam mit der Linkspartei und den Grünen an der Saar ein rot-rot-grünes Bündnis einzugehen. Mit der CDU, die 2009 noch von Peter Müller geführt wurde, sah er damals keine Möglichkeit, sozialdemokratische Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit umzusetzen. Nach unserer Einschätzung ist ein Politikwechsel mit der CDU nicht machbar gewesen, auch wegen des verbrauchten Personals. Wir wollten einen echten Politikwechsel. Ich gehe lieber aufrecht in die Opposition als ohne Rückgrat in die Staatskanzlei. Und das gilt auch für die Zukunft. Heute haben sich die Vorzeichen geändert. Maßstreben nach Gerechtigkeit soll nicht länger von der Zustimmung der Linken abhängen. Diese sei ohnehin nur darauf aus, ihn als Ministerpräsidenten zu verhindern. Weil sie weiß, wenn es einen sozialdemokratischen Ministerpräsident gibt, ohne die Beteiligung der Linkspartei, hat er auch mal die Möglichkeit, deutlich zu machen, dass man in diesem Land mehr Gerechtigkeit realisieren kann, auch ohne die Linkspartei, dass man sie dafür überhaupt nicht braucht, liebe Genossinnen und Genossen. Maas hat vorgelegt und er wird liefern müssen. Die Stichworte lauten Mindestlohn, Tariftreue, weniger Leiharbeit, gerechte Löhne. Antworten auf diese Fragen ist Maas dem starken Arbeitnehmerflügel in der Saar-SPD schuldig. Beim Mindestlohn hat die CDU-Wunschpartnerin Annegret Kramp-Karrenbauer jedoch bereits abgewunken. Sie hält nichts von einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, wie die SPD ihn fordert. Eine Zusammenarbeit mit der CDU werde am Mindestlohn jedoch nicht scheitern, glaubt Eugen Roth, stellvertretender SPD-Landesvorsitzender und Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes an der Saar. Der gesetzliche Mindestlohn ist eines der Essentials für die SPD und wir tun natürlich alles, dass wir das sukzessive umsetzen. Da ist ja einiges auch schon gelungen. Der entscheidende Punkt wäre, dass Heiko Maas Ministerpräsident wird. Das könnte der letzte Schritt sein. Ich glaube auch nicht, dass sich die CDU da bis zuletzt widersetzen würde, wenn die SPD den Ministerpräsidenten stellt. Einig sind sich CDU und SPD inzwischen in der Frage der Schuldenbremse. Man werde eisern sparen, um, wie von der Schuldenbremse verlangt, ab 2020 gänzlich ohne neue Schulden auszukommen, verspricht Heiko Maas. Das heißt, wir werden in den kommenden Jahren 65 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Noch bis vor ein paar Monaten klang dies bei den Sozialdemokraten völlig anders. Die SPD war der festen Überzeugung, dass sich ihre Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, von mehr Bildung, neuen universitären Forschungsschwerpunkten und Investitionen in die Infrastruktur nicht umsetzen lassen, wenn es bei den strikten Vorgaben der Schuldenbremse bleibt. CDU-Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer lässt im Wahlkampf daher keine Gelegenheit aus, den Sozialdemokraten diesen Sinneswandel aufs Brot zu schmieren. Jemand, der erst vor wenigen Wochen seine Meinung in diesem Punkt geändert hat, das ist nicht der Garant für Sparen, dann, wenn es drauf ankommt. Diese Garantie, die gibt es im Saarland nur mit der CDU und auch das werden wir deutlich machen, liebe Freundinnen und Freunde. Davon, dass die Union im Saarland das Sparen verinnerlicht hätte, kann allerdings keine Rede sein. In den vergangenen 12 Jahren, in denen die CDU an der Saar die Regierung führt, hat sich der Schuldenstand des Landes mehr als verdoppelt auf inzwischen fast 13 Milliarden Euro. Das Statistische Bundesamt bescheinigt dem Land eine verfehlte Personalpolitik. Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern habe es im 10-Jahres-Zeitraum kein Personal ab, sondern kräftig aufgebaut. Hinzu kommt, dass unter Jamaika der Drei-Parteien-Konstellation aus Christdemokraten, Grünen und Liberalen der Regierungsapparat mächtig aufgebläht wurde. Die Notbremse ziehen heißt nun Stellenabbau im öffentlichen Dienst, Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir haben die Zielmarge in unserem Regierungsprogramm ja gesetzt. Das sind insgesamt 10%. Die FDP hält das für unzureichend. Oskar Lafontaine nennt es planlos. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Sie keinen Plan haben, die Sanierung des Landes auf den Weg zu bringen. Sie haben keinen. So. Die Konzeption der Linken, die Finanzen des Landes zu gesunden, klingt allerdings ebenfalls wenig vielversprechend, denn für Steuererhöhungen oder die Einführung einer Vermögenssteuer ist der Bund zuständig. Unabhängig von der hohen Gesamtverschuldung lesen sich die aktuellen wirtschaftlichen Kenndaten des Landes positiv. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 6,8%, das ist Platz 5 im Ranking der Bundesländer. Und die saarländische Wirtschaft, sie wächst schneller als die der meisten anderen Bundesländer. Dafür sorgen insbesondere die Automobilzulieferindustrie und die Stahlunternehmen. Lediglich der Handels- und Dienstleistungssektor bereitet Sorgen. Die Baumarktkette Praktika zum Beispiel verlegt die Firmenzentrale nach Hamburg und hat deshalb 300 Beschäftigten am Standort gekündigt. Ohne, dass die Politik ihren Einfluss hätte geltend machen können. Bevor im Saarland wie in allen anderen Bundesländern auch Filialen der Drogeriemarktkette Schlecker geschlossen werden, war Linken-Kandidat Oskar Lafontaine auf Schlecker-Solidaritätstour. Bis jetzt war noch niemand sonst da. Ich finde das super. Also wir brauchen Solidarität in der Politik, auf jeden Fall, in der Bevölkerung. Also gut. Die großen Parteien SPD und CDU, sie sind in diesem Wahlkampf natürlich auch in Unternehmen, auf Märkten und in Fußgängerzonen zu finden. Aber überwiegend sind SPD und CDU damit beschäftigt, die eigene Wählerklientel mit Bundesprominenz zu beglücken. Ziel der zahlreichen Parteiveranstaltungen ist es, die Mobilisierung in den eigenen Reihen hochzuhalten, denn die könnte im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende ausschlaggebend sein, glaubt die Ministerpräsidentin. Am Ende des Tages entscheidet es sich daran, wer hat die meisten Wählerinnen und Wähler zur Urne bekommen, wer hat im persönlichen Gespräch die meisten Menschen überzeugt. Um die Mobilisierung müssen sich die saarländischen Piraten keine Gedanken machen. Ihre Popularität wächst schnell. Demoskopen sehen die Saarpiraten inzwischen bei 6%, obwohl der vorgezogene Landtagswahlkampf für sie eigentlich viel zu früh kam. Doch mit kräftiger personeller und auch finanzieller Unterstützung aus der ganzen Republik haben sie das Beste daraus gemacht. In Windeseile gründeten sie Kreisverbände und stellten die notwendigen Kandidatenlisten für die drei saarländischen Wahlkreise auf. Die Protestwelle gegen ACTA hat den Saarpiraten dabei geholfen, bekannt zu werden. Das ACTA-Abkommen soll die freie Nutzung des Internets auf der einen und den Schutz des geistigen Eigentums auf der anderen Seite in Einklang bringen. Aber der Vertrag sei eben nicht gut gemacht, deshalb hätten sich die Piraten so konsequent dagegen gewehrt. Und weil die etablierten Parteien eben nicht länger in der Lage seien, die Dinge auch an anderer Stelle gut zu machen, habe er sich entschieden, Pirat zu werden, sagt Christian Birkert, einer von 320 Saarpiraten. Pirat sein heißt jetzt einfach, okay, wir müssen gucken, dass unser Land wieder vorankommt. Also ich denke, die Piraten können da was reißen, also muss ich natürlich auch da sein. Dieses Gefühl, dass es an der Zeit sei, in einem kleinen Land mit beengten Verhältnissen gegen den Filz anzugehen, hat auch Michael Hilberer und Andreas Augustin bewogen, jeweils an der Spitze der Kreislisten für den Landtag zu kandidieren. Ja, das ist jetzt schon so ein bisschen eine Art Politik aus Notwehr. Wenn es die Piraten nicht gäbe, hätte ich wirklich Probleme, bei dieser Landtagswahl noch irgendeine andere Partei zu wählen, weil ich das Gefühl habe, die bleiben in der Vergangenheit stehen und versuchen nicht mehr Antworten zu geben auf unsere Probleme, die heutige Gesellschaft hat und die vor allem auch in Zukunft noch kommen werden. wenn man überhaupt irgendeine Opposition will, dann sind wir schon mal der richtige Kandidat. Fehlende Transparenz, auch das ist ein Thema bei den Piraten. Dafür fänden sich in den zurückliegenden Jahren im Saarland zahlreiche Beispiele, sagt Jasmin Maurer. Die IT-Systemkauffrau wird Ende des Monats 23 Jahre alt und führt die Landesliste der Saarpiraten an. Transparenz ist etwas, das gerade im Saarland sehr wichtig ist. Was man gerade in der Vergangenheit gesehen hat, dass es bestimmte Bauprojekte gibt, die sehr im Hinterzimmer verhandelt wurden, die dann bedeutend höhere Kosten verursacht haben als am Anfang angenommen. Der Museumsbau Vierter Pavillon ist eines der bekanntesten Beispiele für den verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern. Das hat der saarländische Rechnungshof festgestellt. Und die Causa Vierter Pavillon hat auch die CDU-Spitzenkandidatin eingeholt. Vergangene Woche musste sich Annegret Kamm-Karrenbauer im Rahmen eines Untersuchungsausschusses den Fragen der Parlamentarier stellen. Sie war 2009, als das Bauvorhaben auf die Schiene gesetzt wurde, die zuständige Kulturministerin und hatte der Öffentlichkeit damals eine unzureichende Kostenrechnung für das Museumsprojekt präsentiert. Das sei ein Fehler gewesen, räumt sie heute ein. Damit aber sei alles gesagt. Weitere Konsequenzen will sie aus ihrem Verhalten nicht ziehen. Damit, mit diesem Verhalten, stelle ich mich natürlich auch vor die Wählerinnen und Wähler und stelle mich ihrem Votum. SPD, Grüne, FDP und Linke sind allesamt der Auffassung, dass die Ministerpräsidentin die Öffentlichkeit bewusst getäuscht hat, weil sie nur einen Teil der Kosten beziffert hat. Ihren Rücktritt fordert die Opposition trotzdem nicht, Hubert Ulrich, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Wir sind 8 Tage vor einer Landtagswahl hier im Saarland. Eine Rücktrittsforderung heute macht wenig Sinn. Das Finanzgebaren rund um den vierten Pavillon ist ein Ausdruck dafür, dass die politische Klasse dem Urteilsvermögen ihrer Bürger misstraut. Das dürfte insbesondere den Piraten Auftrieb verschaffen. Ihre Chance im Saarland über die 5%-Hürde zu kommen, stehen gut. Grüne und Liberale, die gemeinsam mit der CDU über 2 Jahre in der Regierung saßen, werden hingegen aus dem verunglückten Projekt wohl kaum Kapital schlagen können. Beide müssen gar um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Hinwendung der Grünen zur CDU 2009 sei ihnen nicht gut bekommen, glaubt so manche an der grünen Basis. Für unsere Wähler ist das sehr problematisch gewesen. Nachdem die Wahlaussichten der Grünen mit nur 4% zunächst äußerst dürftig bewertet wurden, hat die Partei reagiert und ihren Spitzenkandidaten Hubert Ulrich, den Spiritus Rector Jamaikas, durch Simone Peter, eine Frau vom linken Flügel der Partei, ersetzt. Seitdem bessern sich die Umfrageergebnisse leicht auf inzwischen prognostizierte 5%. Und Peter ist gewillt, sich innerparteilich zu behaupten. Das ist kein Kai-aus-der-Kiste-Aktion für die Wahl, sondern ich werde nach der Wahl weiterhin für die Grünen hier an prominenter Stelle Politik machen. Und das müssen wir auch der eigenen Wählerinnen und Wählerschaft klar machen. Kaum Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag haben die saarländischen Liberalen. Diese haben sich in kaum vorstellbarer Weise selbst zerlegt. Persönliche Animositäten der Partei gegenüber dem eigenen Führungspersonal, Differenzen im Lager der Fraktion und Missgunst haben die Parteistrukturen erschüttert.